Color-CD-Player und Plasma-Fernseher. Das, sag mal, der neueste Gag ist in Berlin, wenn du nach Berlin ziehst, kriegst du auch Plasma-Fernseher dabei, erzählte er mir. Ja.